Yeah, aha. Ich werd dich nie vergessen, aber du bitte mich. Du fragst wieso, tust einfach, weil's ne Bitte ist. Von nem Mensch, dem dein Wert nie bewusst war. Der an der andere dachte, als er dir nen Kuss gab. Im Zwiespalt, weil ich keine Entscheidung traf. Euch beide nahm, was keine tolle Leistung war. Das weiß ich selbst, vergeht die Zeit nicht schnell. Gestern trafen wir uns und heute zeigt die Welt mir, dass ich immer ein arrogantes Arschloch war. Deine Freundin sagen, Süße, das war doch klar. Schau an, ein Junge wie im Buche steht. Arrogant und rücksichtslos, ich muss dich suchen gehen. Du hast mir vertraut, doch ich dir nicht ein bisschen. Weil du so schön warst, mir ging es echt beschissen. Ich kann sagen, es tut mir leid, aber das bringt nichts. Das ist für dich wie Luft, weil du weißt, es stimmt nicht. Vor Tagen war der Himmel blau und die Sonne schien. Heute ist es dunkel, weil wir wollten vor die Sonne ziehen. Damals war mir nicht klar, was ich verlieren kann. Doch jetzt bist du weg und ich hab's bei dir erkannt. Vor Tagen war der Himmel blau und die Sonne schien. Heute ist es dunkel, weil Wolken vor die Sonne ziehen. Damals war mir nicht klar, was ich verlieren kann. Doch jetzt bist du weg und ich hab's bei dir erkannt. Ich hab dich warm gehalten, aber nicht, weil's dir an Wärme fehlt. Ich wollte dich nicht verletzen, war aber auch nicht ehrlich, babe. Jedes Mal, wenn ich sagte, Schatz, ich liebe dich, dachte ich ans Nie und meine Gefühle entschieden sich nicht. Und ich schwankte andauernd hin und her. Ich kannte dich besser, das war die Verbindung wert. Doch sie war mir näher und mein Herz schlug schneller, wenn ich mich mit dir traf, aber ich weiß nun selber, dass ich Vergangenes nicht ändern kann, so sehr ich's will. Hab's gestanden und du hältst in mir seither nicht viel. Dazu kommt, ich tue nur noch vor mich hin und verstehe nicht, warum, wenn's am Schluss ist mich immer mein Leben fängt. Ich vermasse mir alles selber, bin ein Tollpatsch, der meistens schwierig Zufall im Leben Erfolg hat. Mädchen, bitte komm zu mir zurück, ich meines Herz. Ansonsten hinterlässt du Narben in meinem Herz. Vor Tagen war der Himmel blau und die Sonne schien. Heute ist es dunkel, weil wir vor die Sonne ziehen. Damals war mir nicht klar, was ich verlieren kann. Doch jetzt bist du weg und ich hab's bei dir erkannt. Vor Tagen war der Himmel blau und die Sonne schien. Heute ist es dunkel, weil wir vor die Sonne ziehen. Damals war mir nicht klar, was ich verlieren kann. Doch jetzt bist du weg und ich hab's bei dir erkannt.